wollte dir nur sagen, dass... Wenn du jemanden nicht beachtest und ihn nicht mal anrufst, dann kannst du ihn damit total verletzen. Und sowas läuft dann auch, wenn jemand dich verletzt. Verdammt übertrieben, meinst du nicht? Ziehst durch die Kneipe, lässt dich volllaufen, fickst alles, was sich bewegt. Ist das für dich normal? Nein. Warum hast du es dann getan? Weil ich bloß nicht mehr allein sein wollte.